Lektion 11. Mit Menschen. Schritt A. Übung 8. A. Dein Glücksstern zeigt dir, was passiert, wenn dich Murphys Gesetz regiert. Wenn du was suchst, musst du verstehen, wo du zuletzt schaust, wirst du's sehen. Du willst mal schnell was reparieren? Stunden wirst du damit verlieren. Da, wo du bist, stehst du ganz lange, stets schneller ist die andere Schlange. Dein PC spinnt, Daten verliert er, beim Kundendienst, da funktioniert er. Ich geb's dir schriftlich in nem Brief, was schief gehen kann, geht sicher schief.